Die Entlassung von Generalbundesanwalt Harald Range ist vor allem in der Union umstritten. Aus Berlin Uwe Lüb. Merkwürdig überzogen und daher falsch, so fällt das Urteil des CSU-Innenpolitikers Uhl darüber aus, dass Maas Range entlassen hat. Der CDU-Politiker Bosbach sagte, er hätte es besser gefunden, Gutachterergebnisse abzuwarten. Außerdem wolle er wissen, ob Range oder Maas die Wahrheit sagten. Sie haben sich in dem Fall gestern widersprochen. Für die Opposition ist die Affäre rund um Netzpolitik.org noch nicht erledigt. Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte, es seien noch viele Fragen offen, etwa ob in letzter Zeit Journalisten, Politiker oder Behörden abgehört wurden, um eine bestimmte Berichterstattung zu verhindern. Für die Linken hat Parteichef Rieksinger gefordert, dass Verfassungsschutzpräsident Maaßen zurücktritt. Er hatte mit seiner Anzeige den Fall losgetreten. Diesen Rücktritt forderte auch Harald Petzold. Der Obmann der Linksfraktion im Rechtsausschuss des Bundestages sieht außerdem die politisch Verantwortlichen in der Verantwortung. Wir erwarten natürlich auch endlich mal ein Wort der Verantwortungsübernahme der zuständigen Minister, hier in dem Fall Herrn de Maizière und Herrn Maas, wie es dazu kommen konnte, dass es eine solche Anzeige überhaupt gibt und dass dann ein Ermittlungsverfahren dann tatsächlich aufgenommen worden ist. Das ist alles im Mai schon passiert und jetzt behaupten alle, sie haben davon nichts gewusst, sie sind überrascht worden und der Minister, der für den Bereich des Verfassungsschutzes zuständig ist, hat hier seine Verantwortung. Harald Petzold, Die Linke. Edzard Schmidt-Jorzig, der ehemalige Bundesjustizminister von der FDP, verteidigte hier im Deutschlandfunk das Konstrukt des Generalbundesanwalts als politischen Beamten. Etwas, was es auf Landesebenen nicht mehr gibt. Das ist auch immer in der Diskussion, ob man das auf Bundesebene machen sollte. Aber da sind dann wirklich heikle Strafverfolgungen ja im Spiel. Und ich vermute mal oder würde auch selbst gar nicht dafür plädieren, dass hier eine Abschaffung der politischen Vertrauensbeziehung und der Notwendigkeit für die Tätigkeit des Generalbundesanwalts nicht ausgesprochen hilfreich wäre. Edzard Schmidt-Jorzig in diesem Programm. Für ein Einwanderungsgesetz hat sich Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD heute Morgen in dieser Sendung ausgesprochen. Ja, ich glaube, das ist dringend überfällig. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Alles andere, glaube ich, würde die Situation nicht mehr annähernd richtig beschreiben. Es ist so. Und gerade wenn wir nicht wollen, dass es einen Zustrom von Menschen gibt, mehr nach Zufallsprinzip oder auf illegalem Weg, dann muss man auch klare gesetzliche Grundlagen haben. Dann sollte Deutschland auch formulieren, wer auf welcher Grundlage in unser Land kommen kann. Es gibt viele Bereiche in der Wirtschaft, wo man geradezu dringend darauf wartet, dass Menschen kommen und hier unsere Situation unterstützen. Und dann sollte es auch eine klar nachvollziehbare Regelung geben, die das eben formuliert. Christsein und Parteipolitiker, das ist ein Spagat, sagte gerade mit Blick auf den Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden der langjährige CSU-Politiker und jetzige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Alois Glück. Als Christ muss ich den Maßstab zugrunde legen, dass jeder respektvoll behandelt werden muss. Aber das ist wie im Alltag, das heißt, es müssen gleichzeitig oft harte und unbequeme Entscheidungen getroffen werden. Der Christ ist auch Staatsbürger und ich kann nicht trennen zwischen christlicher Überzeugung und meiner Rolle als Staatsbürger. Beide Dinge müssen wir schon miteinander sehen. Und die Ehrlichkeit besagt auch den Menschen, die nach allen Verfahren unter 1% eine Chance auf Aufenthalt haben, ihnen das auch möglichst deutlich und rasch zu vermitteln, ohne sie deswegen schlecht zu behandeln.